Der Vorwurf wiegt schwer. Das soziale Netzwerk Facebook soll Nachrichtentrends manipuliert haben. Mitarbeiter hätten in den USA Meldungen mit konservativem Einschlag aus den News-Trends gestrichen. Das hat ein Technologieblog gemeldet, unter Berufung auf frühere Facebook-Angestellte. Das hat für sehr viel Unruhe gesorgt. Ja, klar, kann man sich vorstellen, denn in den USA ist ja gerade Präsidentschaftswahlkampf und wir wissen, wie wichtig solche Netzwerke sind und wie sehr sie beeinflussen, wer was liest und dann vielleicht auch, wer wen wählt. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg selbst hat sich jetzt zu Wort gemeldet und sich mit ungewöhnlicher Transparenz gewehrt. Er hat interne Richtlinien veröffentlicht und auch die Quellen, auf die Facebook zugreift. Falk Steiner in unserem Hauptstadtstudio. Zuerst nochmal zur Erklärung, was sind diese Trending Topics? Ja, im weiteren Sinne muss man sich einfach vorstellen, als ob es ein Kasten ist, in dem sozusagen aktuelle Nachrichten, besonders heiß diskutierte Nachrichten und ja, besonders relevante Nachrichten angezeigt werden. Das ist so der Kern der ganzen Geschichte. Und was hat der Facebook-Chef, was hat Mark Zuckerberg erklärt? Wie wird diese Nachrichtenfunktion gesteuert? Er hat tatsächlich jetzt zum einen, wie ja eben auch schon erwähnt, eben diese Richtlinien veröffentlicht, aber er hat sich auch wirklich gerechtfertigt. Und das ist wirklich bemerkenswert. In der Form kennt man Facebook eigentlich kaum. Er spricht zum Beispiel davon, dass es Richtlinien gäbe, da spricht er eben über diese Richtlinien, dass diese Richtlinien eine Priorisierung einer Sichtweise oder die Unterdrückung einer anderen politischen Perspektive eben nicht erlaubten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz heikles Thema. Sie haben es ja eben schon gesagt, in dem ganzen Kontext US-Wahlkampf und eben diesem Vorwurf, dass eben ganz besonders konservative Meinungen dort unterdrückt worden wären. Man muss dazu wissen, diese ganzen Vorwürfe, die eben über dieses Tagblog Gizmodo ursprünglich herausgekommen sind, die sind von den Mitarbeitern von Facebook beauftragten Firmen sozusagen, von den Ex-Mitarbeitern. Und das ist so etwas, da muss man dann fragen, ob da vielleicht auch auf der Strecke was verloren gegangen ist. Das kann natürlich sein, dass sich Subunternehmen vielleicht nicht an diese Standards gehalten haben. Das wäre eine mögliche Erklärung. Oder aber, dass irgendwie einzelne Personen, die dort das Sagen haben, das dann eben nicht eingehalten hätten, wenn denn diese Richtlinien überhaupt bei eben jenen angekommen sind. Reden wir nochmal etwas ausführlicher über diese Richtlinien. Mhm. Das ist ja wirklich ganz interessant, was da drin steht, außer dem Ziel der politischen, ich nenne es mal, ja, Neutralität. Es geht ja auch ganz genau darum, welche Quellen Mitarbeiter auswerten müssen, wenn sie auswählen, was eben auf solche Nachrichtenblogs kommt und was nicht. Da sind 10 Leitmedien genannt. Wie ist denn da die Auswahl? Ja, die Auswahl ist tatsächlich relativ, ja, ich würde eigentlich fast schon sagen, konservativ in gewisser Weise. Denn diese 10 Leitmedien, das ist schon das, was wir als große Medien eigentlich kennen. Und man muss sagen, wenn diese Topics aufkommen, es ist ja so eine Mischung aus, was wird auf Facebook tatsächlich momentan diskutiert? Dann wird das, was dort diskutiert wird, ploppt dann sozusagen bei den Mitarbeitern auf, die sich eben um diesen Newsfeed mit kümmern. Das ist quasi ein Vorschlag dann eben für diese, ja, diese Box. Und dann müssen die damit umgehen, müssen zum Beispiel schauen, ob es ein Duplikat ist, ob es etwas ist, was bereits anderweitig diskutiert wird oder ob man es irgendwie in anderer Form aus einer anderen Quelle bereits drauf hat. Das heißt, das ist so ein bisschen der Auswahlprozess, der dort stattfindet. Und letzten Endes handelt es sich dabei um eine Art Training für den Algorithmus, denn mittelfristig will Facebook ja eigentlich ganz gerne wegkommen davon, dass dort überhaupt noch ein Mensch sitzt, der eben diese Auswahl treffen muss, sondern dass dann tatsächlich sozusagen die Klugheit des Algorithmus darüber entscheiden kann, ja, sozusagen, ob etwas in diesen Kasten kommt oder nicht und damit als News angeboten wird an andere. So wie Zuckerberg das heute erklärt hat und wie Sie es auch uns nochmal erklärt haben, klingt das ja erstmal nach Neutralität in der Tat. Andererseits, so ganz ausgeschlossen hat Zuckerberg das ja nicht. Die Formulierungen waren ja eigentlich soll und genau. Und er hat jetzt auch nochmal nachgelegt. Er hat nämlich versprochen, er wolle sich gerne mit konservativen Politikern treffen. Was ist denn Ihre Einschätzung, Herr Steiner? Ist was dran an den Vorwürfen? Wurde da manipuliert? Ich kann es tatsächlich ganz, ganz schlecht nachprüfen. Das liegt schlicht und einfach auch daran, dass diese Box in dieser Form in Deutschland gar nicht betrieben wird, also für deutsche Nutzer mit deutschen Einstellungen. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, es gibt in den USA eine ganz lange Diskussion um die Frage, ob die Technologieunternehmen nicht alle viel zu demokratenfreundlich agieren. Das hat lange Tradition. Das Silicon Valley lebt ja sehr stark eben in einer, sagen wir mal, interessanten Beziehung mit eben den Demokraten, beispielsweise Obama-Wahlkampf und so weiter. Da gab es immer sehr viel Unterstützung eben von den relativ modernen, fortschrittlichen Tech-Unternehmen, gerade für die Demokraten und sehr wenig für die Republikaner. Das heißt, das Verhältnis ist eh schon lange angespannt. Insofern sind natürlich jetzt eben diese Vorwürfe, zumindest für die Republikaner, auch ein durchaus willkommener Anlass, um vielleicht auch mit Mark Zuckerberg und vielleicht auch anderen Technologieunternehmen noch etwas mehr ins Gespräch zu gehen. Falk Steiner über angebliche Manipulationen bei Facebook, was Nachrichtentrends betrifft und was konservative Themen benachteiligen würde.